Gut, also machen wir hier Histomat und Pomo. Kommen wir also zu unserem gemeinsamen Feind. Ja? Eine der wesentlichen Aussagen sozusagen ist, oder die Grundidee ist, dass es dieses einheitliche autonome Subjekt gibt, das die Welt und ihre Naturgesetze erkennen kann. Das heißt, Individuen begreifen sich als Subjekt, die vernunftbegabt sind, und diese Vernunft ist sozusagen ursächlich dafür, dass ich die Welt überhaupt erkennen kann und in Gesetze fassen. Zu dem Begriff autonom kommen wir noch. Die Vernunft und ihre Wissenschaft, die Philosophie, können eine objektive, zuverlässige und universelle Begründung des Wissens liefern. Übrigens, der Fairness halber muss ich sagen, diese Auflistung, die hier kommt, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die habe ich von Jane Flachs übernommen, die mal in den 80ern einen Aufsatz geschrieben hat, warum Feminismus poststrukturalistisch sein muss. Und ich fand das sehr gut. Die hat da irgendwie 14 Punkte aufgelistet. Ich habe 8 davon übernommen, der Rest war mir dann zu komplex. Genau. Vernunft und ihre Wissenschaft, die Philosophie, können eine objektive, zuverlässige und universelle Begründung des Wissens liefern. Das heißt, die Aufgabe bürgerlicher Philosophie oder aufklärischer Philosophie besteht genau darin, die Struktur der Vernunft und ihren Bezug zur Welt zu klären und damit die Frage zu beantworten, ist überhaupt objektives Wissen möglich? Und das ist das, was sozusagen in der aufklärischen Philosophie passiert. Ja, ist möglich. So. Und daraus folgt dann auch, dass das Wissen, das durch den richtigen Gebrauch der Vernunft gewonnen wird, wahr ist. Das ist jetzt ein bisschen komplexer. Die Vernunft hat selbst transzendentale und universelle Qualitäten. Sie existiert unabhängig von der kontingenten Existenz des Ich. Körperliche, historische und soziale Erfahrungen beeinträchtigen weder die Struktur der Vernunft noch ihre Fähigkeit, überzeitliches Wissen zu produzieren. Das heißt, die Vernunft ist etwas, was letztlich universell ist und nicht einfach nur je meine Vernunft, sondern Vernunft ist sozusagen das, was durch richtiges Nachdenken über die Welt, durch die Anwendung der Logik und so weiter sich ins Werk setzt. Und deswegen prinzipiell allen zu eigen ist und von allen ergriffen, genutzt und angewendet werden kann. Und was die Vernunft produziert, ist eben nicht abhängig davon, wie je ich darüber nachdenke. Und das heißt, meine persönliche Perspektive auf die Welt, das heißt meine historischen und sozialen Erfahrungen und meine Position innerhalb der Gesellschaft sind überhaupt nicht ausschlaggebend für das, was am Schluss beim Wissen rauskommt. Vernunft, Autonomie und Freiheit bilden eine Einheit. Das heißt, Freiheit ist dann möglich, wenn ich mich als autonomes Subjekt betätige und vernünftig Schlüsse ziehe, mir vernunftgemäße Gesetze gebe, nach denen ich handle. Und daraus folgt auch, die Gesetze des Staates im Idealfall sind Verwirklichungen dieser Vernunft. Deswegen lässt sich auch Autorität durch Vernunft legitimieren. Wissen ist dagegenüber neutral und dient der Gesellschaft. Wissen ist wie die Vernunft universell und damit Partikularinteressen enthoben. Deswegen muss Wissenschaft auch neutral sein, nicht? Das heißt, sie darf sich durch keine partikularen Interessen einspannen lassen. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann ist Wissenschaft die allgemeine Form des Wissens, die dann auch sozusagen Motor ist für den Fortschritt der Gesellschaft. Jetzt die letzte These. Das Verhältnis von Sprache und Welt, so strukturiert, dass die Sprache in gewisser Hinsicht transparent ist, heißt, so wie der richtige Gebrauch der Vernunft zu Wissen führt, das Wirkliches repräsentiert, so ist die Sprache nichts als das Medium, in dem und durch die diese Repräsentationen erscheinen. Also gibt es eine Entsprechung zwischen Wort und Ding, beziehungsweise zwischen einer wahren Aussage und dem Wirklichen. Falsch geschrieben, das Wirkliche muss natürlich groß sein, das Wirkliche. So, das war's auch schon. Gegenstände werden nicht sprachlich und sozial konstruiert, sie werden im Bewusstsein durch die richtige Benennung transparent gemacht. Das sind sozusagen die Vorstellungen, die im Wesentlichen hier idealtypisch natürlich aus der Aufklärung entnommen sind, im Wesentlichen von Kant. Gibt es dazu Fragen? Was bedeutet kontingente Existenz, was du vorher meintest? Ach so, kontingent ist sozusagen ein Begriff, der heißt, es ist zwar nicht zufällig, aber auch nicht notwendig. Es könnte auch anders sein. Ja, also natürlich ist die Philosophie der Aufklärung sozusagen die Philosophie der bürgerlichen Epoche. Sozusagen spiegelt das bürgerliche Denken letztlich wider. Und ist natürlich ein Fortschritt gegenüber Philosophien davor. Was hat eigentlich historischer Materialismus dem entgegenzusetzen? Ich kann sagen, historischer Materialismus ist auf der einen Seite voll und ganz Kind der Aufklärung. Das heißt, man könnte auch sagen, die Weiterentwicklung der Aufklärung durch Kritik an der Aufklärung. Dann haben wir wieder unseren aufklärerischen Satz mit dem einheitlichen autonomen Subjekt. Was sagt historischer Materialismus dazu? Das Subjekt ist niemals autonom im vollen Sinne, sondern immer eingebettet in gesellschaftliche Verhältnisse. Das heißt, wir sind natürlich nicht allein selbstwirksam, sondern das findet immer schon unter gesellschaftlichen Bedingungen statt, zu denen wir uns zwar bewusst verhalten können und in dem Sinne auch autonom sind, aber eben nicht in dem Sinne, dass wir einfach sozusagen von der Welt enthoben sind. Ne? Also gesellschaftliche Bedingungen, die unser Handeln strukturieren, die wir aber auch eben durch Organisation und so weiter in gemeinsame Aktion verändern können. Die sind nicht gesetzt, diese Bedingungen. Wir sind Teil dieser Bedingungen. Insofern kann auch nicht einfach das abstrakte Erkenntnissubjekt die Welt und ihre Naturgesetze erkennen, sondern das ist ein geschichtlicher, ein historischer Prozess. Insofern ist sozusagen das naturwissenschaftliche oder wissenschaftliche Erkenntnissubjekt in dem Sinne der gesellschaftliche Mensch. Und dieser Erkenntnisprozess ist sozusagen ein fortlaufender historischer Prozess, der prinzipiell unabschließbar ist, weil dadurch, dass der Mensch natürlich die Welt, in der er handelt, stetig verändert, ist er mit seiner Erkenntnis natürlich auch immer der Welt hinterher, die er selber schafft. Daher ist dieser Erkenntnisprozess der Welt prinzipiell unabschließbar. So, was ist dann mit dem Satz, dass die Vernunft und ihre Wissenschaft, die Philosophie, objektive, zuverlässige und universelle Begründungen des Wissens liefern können? Ja, es ist nicht die Vernunft, sondern die Praxis. Also, das Beispiel wäre zu sagen, wenn die Wissenschaft sagt, jetzt hier eine Theorie zum Beispiel von elektromagnetischen Wellen hat. Woran wissen wir denn, dass die wahr sind? Dadurch, dass wir die Struktur unserer Vernunft kennen? Nein, wir wissen es daran, dass wir damit zumindest objektive Eigenschaften der Welt beschreiben, dass hier mein Computer läuft und dass der Beamer hier das Bild anzeigt. Der Beamer und der Computer sind gebaut auf Grundlage bestimmter wissenschaftlicher Theorien. Und würden die nicht in irgendeiner Weise mit der Welt zusammenstimmen. Das heißt nicht, dass sie die Welt 1:1 abbilden, wie sie wirklich ist, aber dass sie Aspekte an der Welt abbilden, die tatsächlich vorhanden sind. Würde das sozusagen nicht funktionieren, dann würde der Kram hier nicht funktionieren. Ja? Das heißt, die Praxis, einen Computer zu bauen, einen Beamer zu bauen, ist sozusagen der praktische Erweis, eine Auseinandersetzung mit der Welt, die dazu führt, dass der Kram hier funktioniert. Das heißt, die Welt antwortet auf eine spezifische menschliche Praxis und dadurch, dass die Antwort funktioniert, wissen wir, irgendwas Reales an der Welt haben wir damit schon erfasst. Das Wissen, das durch den richtigen Gebrauch der Vernunft gewonnen wird, ist wahr. Was würde da historischer Materialismus zu sagen? Auch das gilt so nicht, sondern weil eben wissenschaftliche Weltaneignung oder auch sonst praktische Aneignung der Welt ein historischer Prozess ist, müssen wir sozusagen von einer Dialektik zwischen relativer Wahrheit und relativen Irrtümern ausgehen. Das heißt, wahr, wieder an unserem Beispiel zu nehmen, ist irgendwas muss wahr sein an der Theorie elektromagnetischer Wellen, damit der ganze Kram hier funktioniert, aber es könnte sich auch herausstellen im Laufe der wissenschaftlichen Entwicklung, dass dieses Modell völlig unzureichend ist und bestimmte Sachen nicht erklären kann, was man ja in der Physik auch schon weiß, dass das so ist, weil man die Großtheorien theoretischer Physik noch gar nicht zusammenrechnen kann. Daher wissen wir auch, da steckt notwendigerweise ein Irrtum drin, aber sozusagen gegenüber früheren Kosmologien und so weiter hat das natürlich einen höheren Wahrheitsgehalt, und das sehen wir eben daran, dass wir damit die Natur wesentlich besser beherrschen können als vorangegangene Generationen. Das heißt, es gibt also die Rede von absoluten oder ewigen Wahrheiten ist eine leere, eine quatschige Rede, immer eine ideologische. Aber deswegen zu sagen, es gibt keine Wahrheit, ist genauso ideologisch, würde historischer Materialismus behaupten, weil natürlich können wir sehen, wir wissen mehr als Generationen vor uns. Dialektisch ist es, weil nicht der Satz gilt wahr oder falsch, sondern sowohl wahr als auch falsch. In einem Aspekt wahr, in einem anderen falsch, und diese Aspekte sind miteinander verschränkt, also haben eine Beziehung zueinander. Ich referiere ja jetzt erstmal, was sagt historischer Materialismus. Und da haben dann schon tatsächlich ein wissenschaftlich, also wissenschaftsoptimistisches Denken drin, was sozusagen von einem beständigen Ausweiten des Gewussten sozusagen ausgeht und auch sagt, eben nicht frühere Kosmologien, ich habe das Wort verwendet, um zu sagen, früher war mal sozusagen Welterkenntnis, also noch nicht Philosophie und empirische Wissenschaft in dem Maße geschieden, sondern sozusagen die Erklärungsmodelle so komplex, weil eben der empirische Zugriff fehlte. So. Und historischer Materialismus würde jetzt tatsächlich behaupten zu sagen, das ist ein Fortschritt. Also die haben einen emphatischen Fortschrittsbegriff auch da drin, dass wir jetzt sozusagen da das über empirische Naturwissenschaft machen, und es ist auch kein Zufall, dass ich jetzt noch bei Naturwissenschaft bin, weil sozusagen mit Gesellschaftswissenschaft haben wir nochmal ein extra Problem. Genau, größere Erklärungskraft, und wie gesagt, das Maß der größeren Erklärungskraft ist die größere Naturbeherrschung. Ich würde im Gegensatz zu Lenin ganz strikt die Rede von absoluter Wahrheit zurückweisen und nur sagen, das ist etwas, was Lenin zum Beispiel Engels einfach zusätzlich andichtet. Also diese Idee von der Dialektik zwischen relativer Wahrheit und relativen Irrtümern kommt von Engels. Und Lenin greift es nochmal auf und redet dann auf einmal von absoluten Wahrheiten, was ich irgendwie merkwürdig finde. Egal. Sonst verzetteln wir uns hier. Jetzt sind wir hier bei den transzendentalen, universellen Qualitäten und dem Wissen unabhängig von der kontingenten, also mehr oder weniger zu vernachlässigen Existenz des Ich. Was sagt historischer Materialismus dazu? Ich würde das so fassen, die Vernunft ist eine leere Abstraktion. Es gibt konkrete Menschen, die Vernunft gebrauchen, und diese Vernunft ist natürlich immer sozusagen gemessen an einem bestimmten gesellschaftlichen Stand der Entwicklung. Deswegen ist Vernunftgebrauch auch immer historisch spezifisch und natürlich auch abhängig von den gesellschaftlichen Erfahrungen derjenigen, die die Vernunft gebrauchen. Das heißt, die Vernunft ist immer eingebettet in eine gesellschaftliche Praxis, in der wir immer schon drin sind. Wir können nicht mit der Vernunft sozusagen aus unserer Zeit, aus unserer Historie rausspringen. Wir können zwar auf den Umstand reflektieren, dass wir zu einer bestimmten historischen Epoche leben, aber sozusagen wir können nicht uns sozusagen außerhalb der Zeitstellen, außerhalb der historischen Entwicklung, so wie das eigentlich bei der Aufklärung konzipiert ist. Die Vernunft ist immer außerhalb. So. Vernunft, Autonomie und Freiheit bilden eine Einheit, vorausgesetzt die gesellschaftlichen Verhältnisse wären selbst vernünftig, was sie nicht sind. Insofern treten in unserer Gesellschaft Vernunft, Autonomie und Freiheit gegenüber. Ich gehe jetzt nicht auf die Kritik des bürgerlichen Freiheitsbegriffs ein. So, den Satz zerlegen wir mal. Neben den ersten Halbsatz, Autorität lässt sich durch Vernunft legitimieren, das war mir zu schwierig, also ersetze ich das erstmal durch Herrschaft lässt sich durch Vernunft legitimieren. Da weiche ich jetzt so ein bisschen ab vom Partei, Marxismus, Leninismus und historischen Materialismus und würde meine Fassung in Anspruch nehmen und einfach sagen, Herrschaft lässt sich vernünftigerweise überhaupt nicht legitimieren. Herrschaft ist immer ein Skandal. Und es ist immer ein Verstoß gegen vernünftiges Nachdenken über die Welt, wenn man Herrschaft legitimiert. Zweiter Halbsatz war, Wissen ist neutral und dient der Gesellschaft. Wissen ist wie die Vernunft universell und damit Partikularinteressen enthoben. Auch das streichen wir durch, sagen wieder, Wissen entspringt der gesellschaftlichen Praxis und ist ihr in diesem Sinne immer auch dienlich. Wissen ist aber nicht neutral, sondern hängt vom Interesse der Forschenden ab. Da kommen jetzt die Klasseninteressen ins Spiel. Ja, hinter der vermeintlichen Universalität steht oft das partikulare Interesse der Herrschenden. Das ist sozusagen die ideologische Form, die in diesem aufklärerischen Denken drin ist, dass sie als universell der Vernunft ausgibt, was letztlich sozusagen partikulares Interesse der bürgerlichen Klasse ist. Und hinzugefügt natürlich auch das partikulare Interesse männlicher Herrschaft und weißer Vorherrschaft. Die Stimme der Unterdrückten zielt dagegen tendenziell auf mehr Universalität. Das ist jetzt ein besonders schwieriger Satz, der sozusagen im klassischen historischen Materialismus immer Arbeiterklasse hat ein Erkenntnisinteresse, was auf Universalität gerichtet ist. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben und glaube auch nicht, dass man das notwendig machen muss, wenn man den Rest hier richtig findet. Das heißt erstmal nur, wenn ich von bestimmten Herrschaftsverhältnissen betroffen bin und ein Interesse an der Überwindung habe, habe ich auch ein Interesse daran zu gucken, wie funktionieren die eigentlich. Wenn mir das scheißegal ist und ich von dieser Herrschaft nichts mitkriege, weil ich davon profitiere oder nichts mitkriegen will, oder die auch richtig finde, dann habe ich ja also auch kein Interesse zu schauen, wie funktioniert es eigentlich. Ich habe kein Interesse zu schauen, sozusagen, wie werden Menschen in ihren Entwicklungsmöglichkeiten durch kapitalistische, sexistische und rassistische Verhältnisse massiv beschränkt, wenn ich diese Verhältnisse richtig finde. Wenn ich ein Interesse daran habe, das zu überwinden, dann habe ich auch ein Interesse daran, mich damit auseinanderzusetzen, so dass ich also an einem wesentlich größeren Phänomenbereich Interesse habe und damit universeller sozusagen in meinen Erklärungen werde automatisch. Wie ist das mit dem Satz, Wissenschaft muss neutral sein? Wenn der Satz, den wir vorher gesagt haben, stimmt, dann muss man auch sagen, Wissenschaft muss parteilich sein mit denen, die von Herrschaft betroffen sind. Das heißt, selbst wenn ich von diesen Herrschaftsverhältnissen nicht von allen betroffen bin, kann ich mich ja auf den Standpunkt derer stellen, sozusagen vom Interesse, die von Herrschaft betroffen sind und mitwirken an der Überwindung dieser Verhältnisse. Und das muss ich auch, um sozusagen überhaupt die Phänomene in den Blick zu kriegen, die für diese Herrschaft verantwortlich sind. Deswegen ist Wissenschaft immer, wenn sie sozusagen auf eine Erklärung der sozialen Verhältnisse abzielt, müssen wir parteilich sein. Ich habe jetzt extra das mit Unterdrückten gemacht und nicht mit Arbeiterklasse, weil also sozusagen klassische marxistisch-leninistische Philosophie würde sagen, dass der Interessenstandpunkt der Arbeiterklasse und dahinter steht eine bestimmte Geschichtsphilosophie, die sagt, die Arbeiterklasse, das Interesse der Arbeiterklasse fällt in eins mit dem universellen Interesse der Menschheit. Und das ist insofern eine völlig falsche These, als dass sozusagen da andere Formen von Unterdrückung nicht drin auftauchen und sozusagen die Partikularität sozusagen weißen männlichen europäischen Arbeitern, die da klassischerweise erstmal gemeint sind, sozusagen gegenüber anderen Leuten nicht mehr auftaucht. Deswegen jetzt so abstrakt Unterdrückte, schwieriger Begriff auch, aber sozusagen alle, die von Herrschaftsverhältnissen innerhalb dieser Gesellschaft betroffen sind, müssen natürlich sozusagen sagen, Moment, es gibt Strukturen, die mich behindern in meinen Entwicklungsmöglichkeiten und das muss mit abgebildet werden. Sozusagen Unterdrückte ist jetzt ein Sammelbegriff, weil ich keine Lust hatte, hier eine Aufzählung zu machen, die ewig lang und notwendig unvollständig sein muss, sondern natürlich sind Leute in vielfachen gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen einbezogen und die meisten sind immer sowohl Unterdrückte wie auch Unterdrücker, ne? Also auf eine Weise. Und hier geht es aber nicht darum, dass die notwendigerweise nur die betroffen sind von Herrschaftsverhältnissen sozusagen sprechen können oder wahres Wissen produzieren, sondern dass in dem Moment, wo ich mich auf den ernsthaften Standpunkt stelle, dass Herrschaft von Menschen über Menschen ein Skandal ist, der auf den Müllhaufen der Geschichte gehört, dann interessiere ich mich natürlich dafür, wo werden Menschen noch in ihren Möglichkeiten behindert und unmenschlich behandelt. Und dann habe ich da auch ein Interesse dran, sozusagen meine Gesellschaftstheorie darauf zu beziehen. Wie sieht es hier aus? Hier sehen wir, glaube ich, am meisten die enge Verwandtschaft zwischen historischem Materialismus und Aufklärung. Wissen ist nicht die allgemeine Form des Wissens. Es ist eine Form des Wissens, die auch für gesellschaftlichen Fortschritt sorgen kann. Allerdings ist natürlich dieser gesellschaftliche Fortschritt nicht abhängig allein von der Wissensentwicklung, sondern in die Art und Weise der Organisation der Gesellschaft, in die dieses Wissen immer schon einbezogen ist. Außerdem gibt es noch praktisches Wissen. Ja, Wissenschaft ist nicht die einzige Form gültigen Wissens. Das folgt schon aus diesem Praxiskriterium, also Praxis als Wahrheitskriterium. Viele Formen von praktischem Wissen, die man nicht vernachlässigen sollte. Und eben wahrer Fortschritt wäre natürlich die Änderung der Produktionsweise, nicht allein der Produktionsweise, sondern aller Formen gesellschaftlicher Organisation. Wenn wir über Geschlechterverhältnisse sprechen, natürlich auch einer spezifischen Organisation der gesellschaftlichen Reproduktion, ne, die hier geändert werden müsste, damit überhaupt wir einen wirklichen Fortschritt haben. Das heißt, es ist also eine Absage an dieses aufklärerische Denken, dass mit zunehmender Wissenschaft das Leben schon irgendwie besser wird. Also die technologische Überwindung gesellschaftlicher Mängel. Haben wir das? Kommen wir jetzt. Ihr seht, ich habe schon eine halbe Stunde gesprochen und wir sind jetzt kommen jetzt gerade mal zu dem, was Poststrukturalismus ist. Da fangen wir nämlich, um das am besten zu klären, tatsächlich mit der letzten These an, weil hier sozusagen der erkenntnistheoretische Anker ist, wo Poststrukturalismus in die Wirklichkeitserfassung der Aufklärung sozusagen versucht, eine Bresche zu schlagen. Ne, dass eben Sprache Zugriff direkt auf Welt hat. Poststrukturalismus würde eben dagegen sagen, Sprache ist nicht transparent auf die Wirklichkeit hin, sondern Sprache ist unhintergehbar. Das heißt, alles, was wir über die Welt an Wissen produzieren, ist immer schon in sprachlich-symbolischer Form und wir können quasi durch die Sprache nicht auf die Welt durchgreifen. Außerhalb dieser Symbolisierung, die wir machen, gibt es über die Welt auch nichts zu erkennen. Alles, was wir erkennen, ist eben schon immer diskursiv verarbeitet, aufbereitet und scheint uns so als Bedeutung. Ich fange jetzt mal ganz schematisch mit dieser Zeichentheorie, damit man die nochmal hat. Wie gesagt, ich bin auch in den Feinheiten postmoderner Theorie jetzt nicht so bewandert. Vielleicht können mir da einige Leute auch nochmal aushelfen. Der Witz ist, ich kann durch die Sprache nicht durchgreifen. Ja, die Sprache erscheint mir ständig als die symbolische Vermittlung. Es gibt nichts dahinter. Sozusagen das, was bei Kant, der hat ja sozusagen, es gibt die Welt der Erscheinungen und dahinter gibt es die Dinge an sich. Über die kann ich nichts sagen, aber sozusagen die Erscheinungen werden geordnet durch die Strukturgesetze der Vernunft. Und Poststrukturalismus würde sagen, was soll die Annahme der Dinge an sich dahinter? Es gibt sozusagen da keinen Bezug, wo ich hintergreifen könnte und sagen, was erlebe ich da denn eigentlich? Was ist sozusagen die Wahrheit, die objektive Welt dahinter, sondern sozusagen mein Erleben ist immer schon sozusagen in eine Bedeutungsstruktur eingebunden und darüber hinaus gibt es auch gar nichts zu sagen. Das machen wir jetzt mal kurz, diese Zeichentheorie. Ich dachte, ich mache das mal mit Kätzchen, das ist immer, mögen die Leute. ich Also, wir haben das Zeichen Katze und das Bezeichnete ist die Katze. Ja? Sag ich ja, Kätzchen sind immer gut. Genau, das ist ja der Trick. Also sozusagen das Bezeichnete ist dieses Bild von Katze, was wir da haben. Das heißt, das greift gar nicht auf die Katze an sich oder die wirkliche Katze oder die Katzenhaftigkeit der Katze zu, sondern auf unsere Vorstellung von Katze. Nicht? Und jetzt ist das Zeichen austauschbar. Nicht? Diese drei Zeichen, wissen wir alle, also bezeichnen alle diese Katze. So. Jetzt kann man das auch noch intellektuell ausdrücken und nicht Zeichen und Bezeichnete sagen, sondern Signifikant und Signifikat. Und die Frage ist, wenn wir jetzt dieses Bild der Katze haben als gesellschaftliche Bedeutung, was steht denn hinter der Bedeutung? Steht da noch ein Reales dahinter? Ja, vielleicht, aber darauf haben wir keinen Zugriff. Da ist sozusagen die Grenze. Wir haben keinen sozusagen epistemologischen, erkenntnistheoretischen Zugriff auf das Reale, was diese Katze außerhalb unserer gesellschaftlichen Symbolisierung eigentlich ist. Und deswegen ist sozusagen das Verständnis dessen, was eine Katze ist, nicht strukturiert darüber, dass sie auf etwas Reales in der Welt sozusagen verweist, was wir sozusagen dingfest machen könnten, sondern letztlich durch Differenzsysteme von Bedeutung. Nicht, wir kennen Hund, Katze und Kaninchen, die sind halt nicht das Gleiche, das können wir voneinander abgrenzen in verschiedenen Abstraktionsgraden. Das wird natürlich in dem Moment sozusagen, warum ist das wichtig auch, weil wir sagen, was wir hier sehen, sind Repräsentationen, ja, also Vorstellungen dessen, was eine Katze ist, was ein Hund ist. Und diese Vorstellungen haben auch sozusagen immer ein hegemoniales Bild dahinter. Und das wird in dem Moment problematisch, wo wir jetzt sowas haben wie Mensch. Nicht? Also herrschaftskritisch drangeht oder sozusagen ist sozusagen ein Kampffeld. Ja, was stellt man sich unter Mensch vor? Sozusagen. Und da ist gesellschaftlich diese Repräsentation. Ja, also weißer Mittelklassmann, Europa, Nordamerika. Ich fand es interessant, ich habe das mit der Clipart gemacht von PowerPoint und die haben sich da offenbar als Daten gesellschaftlichen Wandel gegeben, so dass man sagt, oh, man darf nicht immer Menschen so repräsentieren, deswegen findet man genauso diese Cliparts hier. Und sozusagen wobei ich eine Working-Class-Frau also vergeblich gesucht habe. Heißt also, Sprache ist nicht transparent auf die Wirklichkeit hin, sondern Sprache ist unhintergehbar. Es gibt außerhalb des Symbolischen nichts zu erkennen. Alles, was wir erkennen, ist immer symbolhaft verarbeitet, diskursiv aufbereitet und erscheint uns so als Bedeutung. Es gibt hinter diesen Bedeutungen nichts weiter, wonach man fragen könnte. Die Bedeutungen sind aber nicht einfach da, sondern sie sind sozusagen Produkt einer gesellschaftlichen, historischen Entwicklung. Sie sind kontingent, das heißt, sie sind auch veränderbar, sind nicht notwendig, aber sie sind auch nicht zufällig. Und sie sind sozusagen Produkt einer Diskursgeschichte, die man auch erzählen kann. Man kann sozusagen rausfinden, wann haben sich innerhalb der Wissenssysteme, die Menschen entwickelt haben, Bedeutungsverschiebungen ergeben und mit welchen Machtkonstellationen hängen die zusammen und wo hat es da Verschiebungen gegeben. Und weil wir wissen, dass eben diese Bedeutungen kontingent sind, können wir sie auch verändern. Wir können also gesellschaftlich darauf hinwirken, dass eben diese Repräsentation von Mensch viel vielfältiger ist als früher. Und dadurch mehr Leute inkludiert werden letztlich. Nämlich auch Subjekt werden können. Dazu kommen wir jetzt. Wie ist das mit dem einheitlichen autonomen Subjekt? Das gibt es natürlich nicht. Das Subjekt ist weder einheitlich noch autonom. Es konstituiert sich innerhalb der Sprache. Also Subjekt ist sozusagen das, was ich sagen kann im vollen Sinne. Und diese Subjektkonstitution wird gleichzeitig gedacht als Unterwerfung unter die diskursiven Machtgefüge. Das heißt, ich muss mich den Regeln der Sprache, der Bedeutung unterwerfen, um in ihr sprechen zu können, sonst werde ich ja nicht verstanden. Und nur wenn ich sozusagen mitmache in dem Spiel, was bedeutet, kann ich überhaupt in dieser Gesellschaft sprechen. Das heißt, ich muss immer die Regeln der Bedeutung, auch wenn ich die eigentlich nicht teile, weil ich sage, Moment, die Welt ist doch irgendwie, bedeutet doch was anderes, um mich verständlich zu machen, muss ich das übernehmen. Und in dieser Gesellschaft erhalten nicht alle Menschen den vollen Subjektstatus. Subjekt im vollen Sinne in dieser Gesellschaft sind denen, die der aufklärerische Diskurs Subjektstatus zuerkennt. Das heißt, wenn man sich die aufklärerische Philosophie genau anguckt, mit der Trennung von Vernunft und Leidenschaft zum Beispiel, wo sozusagen, bei Kant ist das relativ explizit, zwar Vernunft irgendwie universell menschlich ist, aber an anderer Stelle, wenn er von Frauen spricht, sagt er, die sind so getrieben von ihren Leidenschaften, dass sie letztlich keinen Zugriff darauf haben, die Vernunft in ihrer Reinform zu verkörpern, weil Leidenschaften immer gedacht sind als das natürliche Teil und so weiter und so fort, der uns vor sich hertreibt, nicht als unsere emotionale Bewältigung der Welt, sondern eben als irgendwas uns der Vernunft entgegengesetzt ist und sozusagen allen nur weißen Männern wird sozusagen diese Vernünftigkeit zugeschrieben. Und wenn man sich das anguckt, sozusagen, welche Stereotype existieren sozusagen über Frauen, existieren über nicht weiße Leute, dann sieht man immer, es sind Zuschreibungen von Emotionalität, Triebhaftigkeit und so weiter und so fort. Und das sind sozusagen alles Vorstellungen, die darauf zielen, die Leute von den Leuten den adäquaten Vernunftgebrauch abzusprechen und sie so sozusagen als Diskursteilnehmer rauszuhalten, sie als partikulare Stimmen zu markieren, die nie in der Lage sind, sozusagen universelles kundzutun. Weil eben Subjektstatus nichts Natürliches ist, sondern eine Funktion innerhalb eines gesellschaftlichen Bedeutungssystems, hängt der Subjektstatus ganz massiv davon ab, ob ich als Subjekt von anderen anerkannt werde oder nicht. Also ich kann ganz häufig sagen, ich bin doch Subjekt, ich kann im Sinne der allgemeinen Vernunft sprechen. Wenn die anderen das einfach nicht hören wollen, dann komme ich da eben nicht weiter. Und so funktioniert eben gesellschaftliche Ausgrenzung auch. Wie sieht es mit der Objektivität des Wissens aus? Naja, da das System des Diskurses auf nichts Reales außer sich verweist, gibt es auch keine Wahrheit, die man da entdecken konnte. Man kann die Diskursspielregeln angeben, aber man kann sozusagen hier keine Wahrheit entdecken, die dahinter stünde. Vernunft wäre sozusagen nichts weiter als einer der Meistersignifikanten, das heißt sozusagen zentralen Bedeutungsträger, um die sich herum gesellschaftliche Bedeutung, Wissenssysteme gruppieren. Vernunft organisiert quasi den Diskurs der Aufklärung, wie wir am Anfang gesehen haben. Das ist das zentrale Wort. Subalterne ist sozusagen ein postmoderner Begriff, den ich bei historischem Materialismus noch mit Unterdrückte angegeben habe. Das sind sozusagen all die, die nicht hegemonial innerhalb dieser Gesellschaft sind. Und dadurch, dass man, was ich gesagt habe, dieser großen Menge von Menschen, die Vernunft abspricht, können sie sozusagen vom Diskurs ausgehalten werden. Das heißt, sie haben kein Mitspracherecht, keine Mitgestaltungsmöglichkeiten in dem Sinne. Was die Leute sagen, ist entweder, erscheint sozusagen diskursiv als bloßer Lärm, ja, nicht als gesprochene Worte. Das hat übrigens Jacques Rancière sehr wunderschön herausgearbeitet, falls Leute das interessiert. Auch das stimmt natürlich nicht, nach Poststrukturalismus. Wahrheit ist demnach nichts weiter als ein vermachteter Effekt, den Diskurse zum Wohle derer produzieren, die innerhalb des Diskurses eine hegemoniale Stellung haben. Vernunft hat natürlich auch keine transzendentalen Qualitäten. Wie gesagt, Vernunft bezeichnet eine bestimmte Diskursspielregel, die als Ausschlusskriterium nutzbar ist. Die durch Vernunft gewonnene Wahrheit ist nicht objektiv. So werden andere Erfahrungen aus dem Diskurs rausgehalten. Das ist jetzt die Frage zur Partikularität. Diese sprechbar zu machen, ist das emanzipatorische Ziel. Sagen, wenn wir uns emanzipatorisch betätigen, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass diese Perspektiven sprechbar gemacht werden und die alternativen Wahrheiten, die dort geäußert werden, zur Geltung kommen. Wie ist es mit diesem Satz? Ja, sie bilden eine Einheit innerhalb des hegemonialen Diskurses. Diese Einheit gilt es zu dekonstruieren, weil in ihr die Hegemonie der einen und der Ausschluss der anderen zur Wahrheit gemacht wird. Herrschaft lässt sich durch Vernunft legitimieren. Das ist das Problem mit der Vernunft. Wissen ist neutral. Ja, ist nicht neutral. Sondern wir haben sozusagen diskursive Formationen, Macht-Wissenskomplexe. Und wer eben Macht hat innerhalb des Diskurses, kann seine Aussagen zur Wahrheit machen. Und umgekehrt erzeugen Wissenssysteme Machtpositionen innerhalb des Diskurses. Also es ist ein wechselseitiger Prozess. Genau. Wie ist es mit der Neutralität? Stimmt natürlich auch nicht. Es gibt keinen neutralen Standpunkt. Wissenschaft darf daher nicht Neutralität vortäuschen, sondern muss immer wieder den partikularen Standpunkt der jeweils Sprechenden kenntlich machen. Das ist dann die Praxis, dass ich mich erst hinstelle und sozusagen meine Positionierung innerhalb der tausendfachen Herrschaftsverhältnisse offenlege und dann meine Theorie erzähle, damit alle auch wissen, von welchem Standpunkt der Partikularität ich aus rede. Und dann setzen sich die verschiedenen so gewonnenen Sätze zu einem Mosaik verschiedener Perspektiven zusammen. Aber, soweit ich das verstehe, eine letztlich einheitliche Perspektive, eine universelle, wie sie im historischen Materialismus sozusagen als Fluchtpunkt da ist, ist im Poststrukturalismus so nicht vorgezeichnet. Wenn es hier sozusagen im historischen Materialismus noch darum ging, sozusagen den Fortschritt auszudehnen, ist sozusagen im Poststrukturalismus Fortschritt auch nur ein bestimmte Diskursfigur innerhalb aufklärerischen Diskurses, die die postkoloniale Vormacht des Westens sichert und nur in seiner Abgrenzung zu den Rückständigen seinen Sinn erhält. Das heißt, hier wird sozusagen nochmal eine Kritik formuliert an der politischen Funktion letztlich des des Fortschrittsbegriffs, der sozusagen die historische Entwicklung Europas zur historischen Entwicklung der Welt umstandslos erklärt und andere Entwicklungen unsichtbar macht oder als bloße Rückständigkeiten markiert. So. Jetzt habe ich hier noch eine schöne Tabelle für die Unterschiede. Wie gesagt, ich will das gar nicht mehr erzählen, schaut es euch kurz an. Und ich würde vorschlagen, dann machen wir eine kurze Pause und kommen dann zum zweiten Teil. Ich habe hier nochmal die Gemeinsamkeiten, um nochmal klarzumachen, weswegen die Vermittlung dieser beiden Theorien halt auch vielen durchaus als möglich erscheint. Und die Frage nur ist, wie wäre das denn möglich? Weil wir haben eben beide mit so einer Kritik am bürgerlichen Subjektbegriff in emanzipatorischer Absicht. Wir haben bei beiden eben diese widersprüchliche Formation dessen, wie wird man eigentlich in dieser Gesellschaft handlungsfähiges Subjekt. Wir haben bei beiden den Blick auf die historische Gewordenheit unserer Wissenssysteme und wir haben bei beiden, das hatte ich jetzt noch nicht, das lasse ich auch raus, dynamische Begriffe, also nicht starre Bezeichnungen, sondern Flexibilisierung von Begriffen, keine starren Kategorien. Und wir haben bei beiden unterschiedlich gewichtet eine Phase der Perspektivität, von der aus Wissen gewonnen wird. Der Unterschied dabei ist, und der scheint mir entscheidend zu sein, dass im historischen Materialismus sozusagen die Perspektive ist, durch die verschiedenen Erkenntnisperspektiven hinaus einen gemeinsamen universellen Standpunkt zu finden, nämlich den universellen Standpunkt der Befreiung sozusagen, während diese Perspektive im Poststrukturalismus mehr oder weniger verstellt ist. Naja, in dem Moment, wo ich sage, es gibt nicht so etwas wie universelle Wahrheit, die es zu entdecken gäbe, löst sich sozusagen die Welt in verschiedene Erkenntnisperspektiven auf, die ich nur sozusagen summarisch nebeneinander stellen kann, aber sozusagen die Idee, dass wenn ich das alles zusammennehme, ich auf etwas universell Wahres dahinter komme, die ist nicht denkbar, wenn ich nicht sage, es gibt so etwas wie eine gemeinsame geteilte Wahrheit, sondern sozusagen nur einen fragmentierten Diskurs. Jetzt komme ich mal dazu, selber Position zu beziehen. Vorher konnte ich mich ja immer schön dahinter verstecken, zu sagen, ich referiere das nur. Ja. Mein Vorschlag ist sozusagen, den erkenntnistheoretischen Standpunkt des historischen Materialismus einzunehmen und durch bestimmte Kritikmomente des Poststrukturalismus zu ergänzen. Nämlich genau dann, wenn es darum geht, eben so etwas wie, was heißt es, in dem Diskurs sprechen zu können, was heißt es, ausgeschlossen zu sein, auf schon der symbolischen Ebene. Dass wir sozusagen dort hingehen und sagen, okay, da brauchen wir postmoderne Kritikmomente. Und da ist sie unerlässlich für eine emanzipatorisch intendierte Theorie. Aber was sozusagen der historische Materialismus macht im Gegensatz zum Poststrukturalismus, ist eben dieses Kriterium der Praxis und sagt, die Symbolwelt ist durchstreitbar. Also man kann sozusagen durchgreifen auf die wirkliche Welt. Und zwar deswegen, weil wir immer schon in einem stofflich vermittelten Auseinandersetzungsprozess mit dieser Welt stehen. Das heißt, wir hantieren mit dieser Welt, auch wenn sie uns symbolhaft erscheint, antwortet diese Welt außer uns auf unsere Praxis. Und deswegen gibt es ein Reales hinter den Symbolen. Wir können nur nicht sagen, okay, wir nehmen das unmittelbar wahr, aber wir nehmen Aspekte dieser Welt außer uns da, die objektiv besteht. Ja. Nur natürlich ist sozusagen unser Erkenntnisprozess historisch vermittelt. So, jetzt geht es um den Zusammenhang. Wie ist der eigentlich theoretisch zu denken? Und dort hat mir mal vor Jahren in einem Vortrag über kritische Psychologie und Feminismus sozusagen der Hinweis total viel gebracht, zu sagen, wenn man sich die Theorie der gesellschaftlichen Bedeutung bei Holzkamp anguckt, dann hat man da sozusagen innerhalb des historisch-materialistischen Systems eine Stelle, wo eigentlich die Diskurstheorie reingehört. Und das war für mich so, okay, da fallen mir Schuppen von den Augen. Und was ich jetzt für diesen Vortrag das erste Mal gemacht habe, ist mir anzuschauen, ja, wie macht man das genau? Deswegen ist es alles noch sehr skizzenhaft. Ich versuche das mal zu erklären, was ist eigentlich gesellschaftliche Bedeutung in der kritischen Psychologie. Wenn wir uns sozusagen Wahrnehmungspsychologie angucken oder eben bei Holzkamp die sinnliche Erkenntnis der Welt, sozusagen die erste Feststellung, die wir machen müssen, ist, dass das unmittelbar Teil unserer gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit, unserer Existenz ist. Nicht? Wir gewinnen unser Leben nicht allein, sondern immer sozusagen unter gesellschaftlichen Bedingungen, die immer sagen, für unsere Bedürfnisbefriedigung notwendig ist. Also erstmal ist es nicht nur symbolisch, sondern auch ganz praktisch materiell. Dadurch, dass wir Produktionsmittel haben müssen, dass wir unsere Umwelt selber gestalten, innerhalb der bestehenden Klassenverhältnisse derzeit. Aber die menschliche Weltwahrnehmung, die sinnliche Erkenntnis, ist immer auch symbolisch vermittelt. Das heißt, insofern hat der Poststrukturalismus recht, wenn wir sozusagen als Kinder lernen, uns in dieser menschengemachten Welt zurechtzufinden und uns diese Welt aneignen, dann eignen wir sie uns immer an in Auseinandersetzung mit den Erwachsenen, das heißt auch immer in deren Form die Welt symbolisch zu repräsentieren. Und das Sprachelernen ist natürlich ganz wesentlich dabei, uns diese Welt mit anzueignen und darin tätig werden zu können. Das heißt, wir arbeiten, wir entwickeln uns immer nicht einfach in eine materielle Welt hinein, sondern in eine materielle Welt, die uns symbolisch diskursiv vermittelt ist. Und so sagt er das auch. Und Leute, die Kenntnis in Philosophie haben, merken, was mogelt er hier rein. Diese diskursiv-symbolische Strukturen bilden einen Verweisungszusammenhang, das heißt eine Ganzheit wechselseitiger Verweisungen. Das heißt, die Bedeutungen stehen nicht alleine, sondern sie verweisen immer auf andere Möglichkeiten und immer auch auf praktische Möglichkeiten, wie mit der Welt umzugehen ist. Und das ist eine Idee, die hat er ganz offensichtlich von Heidegger geklaut, nur dass er es natürlich nicht sagt. Und dort sehen wir auch schon den Zusammenhang zum Poststrukturalismus, der sich ja auch ganz massiv bei Heidegger bedient hat. Alle, die Heidegger nicht kennen, ihr könnt es auch getrost vergessen, diese Randbemerkung. Das muss man nicht kennen, um den Zusammenhang hier zu verstehen. Der verweist nicht nur auf sich selbst bei Holzkamp. Das ist dann der Unterschied zum Poststrukturalismus, sondern wir haben das, was Holzkamp praktische Begriffe nennt. Er macht das am Beispiel der Axt. Der Begriff der Axt ist sozusagen dadurch festgesetzt, dass ich weiß, wie man eine Axt verwendet. Das ist die Zuhandenheit bei Heidegger, dass es immer darum geht, als erstes erscheinen uns die Dinge in ihrer Brauchbarkeit. Nur bei Holzkamp bekommt es dann nochmal den Dreh, dass es wirklich Begriffe sind. Diese Bedeutungsstrukturen sind Teil der gesellschaftlichen Existenz des Menschen und erfüllen darin eine Funktion. Sie sind also lebensnotwendig. Es ist nicht so, dass wir in der praktischen Auseinandersetzung mit der Welt stehen und daneben gibt es noch irgendwelche Bedeutungen, sondern durch die Bedeutungen hindurch erfahren wir die Welt. Und im Sinne der praktischen Begriffe ist es notwendig zu wissen, wie ich mit der Welt umgehe. Aber sozusagen, es geht darüber hinaus, nicht nur der Umgang mit der Axt, sondern sozusagen auch ganz massiv gesellschaftliche Bedeutungssysteme, die abbilden, wie diese Gesellschaft funktioniert. Und da gibt es bei Holzkamp dieses Ding, dass er sagt, es gibt die Unmittelbarkeitsdurchbrechung. Das heißt, der unmittelbare Zusammenhang zwischen meiner Tätigkeit und dem gesellschaftlich notwendigen Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Tätigkeiten ist mir nicht in meiner Erfahrung unmittelbar gegeben, sondern ich habe sozusagen Bedeutungsstrukturen, die die jeweiligen Aufgaben innerhalb dieser Gesellschaft abbilden. Sagen wir mal jetzt zum Beispiel die bürgerliche Geschlechterlogik zugrunde legen, ist da ursprünglich erstmal mittlerweile verändert, sozusagen eine Trennung zwischen produktiven und reproduktiven Tätigkeiten so abgebildet, dass den Leuten von vornherein klar ist, welchen Platz in der Gesellschaft sie qua Natur angeblich haben. Sagen in der Geschlechterideologie ist sozusagen in der Grundidee der bürgerlichen Geschlechterideologie eine bestimmte Arbeitsteilung vorgesehen und sozusagen ideologisch vorgeschrieben in den Bedeutungen der Geschlechter. Aber gehen wir jetzt nochmal zurück zu diesem Zusammenhang zwischen je meiner Tätigkeit und den notwendigen Tätigkeiten, dass wir alle unser Leben innerhalb der gesellschaftlichen Bedingungen erhalten können. So macht daraus Holzkamp zwei Konsequenzen auf. Das eine ist die sogenannte doppelte Möglichkeit. Das heißt, weil der Zusammenhang zwischen meiner Tätigkeit und den gesamtgesellschaftlichen Notwendigkeit so vermittelt ist, kann ich auch gar nichts tun. Ja? Ich kann auch mich zurücklehnen und hoffen, dass ich damit irgendwie durchkomme. Und das heißt, ich habe immer in jeder Handlung die Möglichkeit, mich auch anders zu verhandeln, weil sozusagen zu verhalten, weil es keine sozusagen natürliche Notwendigkeit mehr gibt, mich auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Die zweite Möglichkeit ist Konsequenz ist aber, dass wir notwendigerweise im Bedeutungssystem abbilden müssen, wie meine Handlung steht zu den gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen. Das hängt jetzt so ein bisschen mit Holzkamps Motivationsbegriff zusammen, dass er sagt, motiviert bin ich nur, wenn ich weiß, dass das Ziel meiner Handlung mir auch zugutekommt. Ganz basal runtergebrochen jetzt. Deswegen muss eine gesellschaftliche Bedeutungsstruktur sozusagen auch in der Lage sein, mich zu motivieren, überhaupt an diesem gesamtgesellschaftlichen Reproduktionsprozess teilzunehmen. Schauen wir uns jetzt nochmal den Aspekt der bewussten Verhalten zu, beziehungsweise der doppelten Möglichkeit an. So heißt das, dass mein Verhältnis zur Welt sich so darstellt, dass es gesellschaftliche Bedingungen gibt, die mir aber nicht unmittelbar erscheinen, sondern in der Weise gesellschaftlicher Bedeutung, die ich jeweils von meinem Standort aus interpretiere und dadurch meine Handlungsgründe ableite. Das ist dieser Bedingungen-Bedeutungsgründe-Zusammenhang, den die kritische Psychologie so stark macht. Wir sind nicht sozusagen determiniert durch die Struktur, sondern wir können uns zu ihr immer verhalten. Sie erscheint uns nicht als unmittelbarer Zwang, sondern als Bedeutung, die Handlungsmöglichkeiten uns zeigen oder verbergen. Ich kann auch sagen, zwischen die objektiven gesellschaftlichen Bedingungen, das heißt die Strukturbedingungen dieser Gesellschaft, das Wertgesetz, die Trennung zwischen privat und öffentlich, Kolonialverhältnisse und so weiter und so fort, erscheinen uns nicht unmittelbar. Deswegen muss man ja auch überhaupt das Kapital mal lesen oder sich zumindest erzählen lassen, was drinsteht, zu verstehen, wie ist dieser Zusammenhang eigentlich tatsächlich strukturiert, weil wir ihn eben nicht unmittelbar erfahren, sondern wir erfahren ihn über bestimmte ideologische Formationen, die uns sagen, gegen Arbeit gibt es halt Geld. Und es heißt aber natürlich auch, das steht jetzt nicht mehr bei Holzkamp, sondern das ist sozusagen eine Konsequenz, die ich daraus ziehe, die Bedeutung können prinzipiell unsere Freiheitsgrade weiter reduzieren als die Struktur. Das heißt, die Ideologie oder der Diskurs ist nicht so an die Struktur gebunden, dass er uns nur die Handlungsanforderungen der Struktur gegenüberstellt, sondern kann darüber hinaus weitere Einschränkungen machen. Und das sieht man auch, dass das jederzeit gesellschaftlich auch verschiebbar ist anhand der Kämpfe von Frauen und Homosexuellen, vor allem in den letzten 40, 50 Jahren, was sich da verschoben hat innerhalb dieser Struktur. Dass sozusagen Homophobie eine eigene Logik hat, die definitiv nicht einzig auf die Kapitallogik runterbrechbar ist, sondern in vielen Vermittlungen sozusagen historisch geworden ist und eben auch historisch veränderbar. Aber, und das würde ich jetzt sozusagen gegen Poststrukturalismus in seinem alles ist irgendwie kontingent und verschiebbar in Anschlag bringen, zu sagen, die Freiheitsgrade können aber sozusagen innerhalb des Diskurses nicht, innerhalb der Bedeutung nicht wesentlich vergrößert werden gegenüber den Anforderungen der objektiven Strukturiertheit der bürgerlichen Gesellschaft zum Beispiel. Kapitalistische Gesellschaft funktioniert nach einer bestimmten Logik. Und sozusagen, man kann nicht den Kapitalismus dekonstruieren. Also es gibt tatsächlich Theoretiker und Theoretikerinnen, die dafür eintreten, die sagen, Kapitalismus dekonstruieren, da würde ich sagen, das ist prinzipiell nicht möglich, weil das ist sozusagen ein wechselseitig praktisches Verhalten, was auf ökonomischen Gesetzen basiert, die man nicht einfach dekonstruieren kann, sondern man muss sie sozusagen geplant überwinden. Man kann nicht einfach die Bedeutungen verschieben und dann hört der Kapitalakkumulationsprozess von selber auf. So. Also es gibt sozusagen immer Grenzen an der objektiven Verfasstheit dieser Welt, die sozusagen praktisch überwunden werden müssen und nicht einfach durch Bedeutungsverschiebungen ausgehebelt werden können. Sagen wir, sind wieder bei den jetzt wieder zurück zu der Notwendigkeit, gesellschaftliche Handlungsanforderungen für das Individuum sichtbar zu machen. Das heißt sozusagen die Form, wie sich sozusagen die Strukturierung der Gesellschaft in Gegenstandsbedeutung manifestiert letztlich. Gesellschaftliche Bedeutungsstrukturen müssen Folgendes abbilden können, nicht? Die Anforderungen an die Individuen, die Belohnung der Individuen bei Befolgung der Antworten, die Konsequenzen der Nichtbefolgung. Das muss sozusagen ein gesellschaftliches Bedeutungssystem in den symbolischen Strukturen notwendigerweise drin sein, damit sich eine Gesellschaft reproduzieren kann. Nicht? Also ich kann mir keinen Kapitalismus vorstellen, in dem sozusagen das hegemoniale Ding ist, Arbeit ist scheiße. Und man, also das würde einfach nicht funktionieren, außer, ja, Arbeit ist scheiße, aber sonst verhungerst du halt. Und es ist nicht einfach so, also es ist klar, es sitzen nicht Leute da und sagen, ich überlege mir mal das gesellschaftliche Diskurssystem und sage, ah, diese drei Dinge, Haken hinter Haken hinter Haken, natürlich nicht. Sondern sozusagen, nur wenn ich mir sozusagen angucke, wie gesellschaftliche Ideologien unterwegs sind, dann stelle ich fest, muss eigentlich immer das drinstecken, damit es taugt und es entspringt sozusagen der Praxis der Leute auch automatisch. Ja, weil wir objektiv gezwungen sind, bestimmte Sachen zu machen, haben wir sozusagen immer auch die ideologische Nahelegung, die Welt entsprechend auch zu diesen Anforderungen zu denken. Gesellschaftliche Überzeugungen müssen natürlich auch ihre eigene Legitimation enthalten. Und das wäre ja genau marxistisch ausgedrückt der ideologische Klassenkampf, ja, wo ich also sagen, ich muss immer auch an die Legitimität dessen, was passiert, rangehen. Also die muss ja immer mit abgebildet sein. Jetzt wieder die Seite der Gegenstandsbedeutung. Eine Veränderung der Gesellschaftsstruktur muss notwendigerweise eine Änderung der Bedeutungssysteme nach sich ziehen, weil das beides eine Einheit ist. Aber natürlich auch umgekehrt. Im Sinne von, wenn Heteronormativität symbolisch nicht mehr zu rechtfertigen ist, dann findet die Gesellschaft andere Wege. Du würdest sagen, ja, sie stellt stattdessen die Mononorm an die Stelle, indem sie mit Homo-Ehe und so weiter das bürgerliche Kleinfamilienmodell auch verfügbar macht für Homosexuelle. Wenn sich bestimmte Ausschlussmechanismen nicht mehr rechtfertigen lassen gesellschaftlich, dann passt sich die Gesellschaft schon dem irgendwie an und stellt andere Differenzen, andere Sortierungen bereit. Auch der Kapitalismus. Also wenn ich angucke, sozusagen, was, wenn sagen die Erfolge der Frauenbewegung sich sofort sozusagen in eine Veränderung auch der Kapitalstruktur, der Regulationsweise und so weiter eingeschrieben haben. Nicht? Also weg vom Alleinernährermodell hin zum Zuverdienermodell. Nicht? Da wäre es, glaube ich, stumpf materialistisch, wenn man sagen würde, ja, es war die ganze Zeit im Kapitalinteresse, deswegen hatten irgendwie Emanzipationskämpfe von Frauen überhaupt Erfolg. Das ist so eine stumpfe materialistische Interpretation dessen, was passiert ist. Man kann das aber auch andersrum sagen, die Veränderung der Bewertung von Frauen gesellschaftlich ist sofort sozusagen in eine Umarbeitung gesellschaftlicher Arbeitsteilung übersetzt worden. Aber genau, unter Diskurs verstehe ich jetzt tatsächlich sozusagen gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die sozusagen um Festlegung von Bedeutung von bestimmten Sachen gehen. Sei es Diskurs um, was bedeutet Geschichte für uns, Diskurs, was ist eigentlich Geschlecht und so weiter und so fort. Wo es immer gegensätzliche Positionen in der Gesellschaft gibt, die gegeneinander streiten. Und sozusagen das, was es nachher bedeutet, ist natürlich auch Legitimationsgrundlage. Trotzdem würde ich immer sozusagen an einem marxistischen Begriff von Ideologie auch noch festhalten, der ja eigentlich entgegengesetzt ist, weil der Begriff der Ideologie ja sagt, Ideologie ist dasjenige denkende Verhalten zur Welt, was die notwendigen Annahmen beinhaltet, die wir brauchen, um diese Praxis weiter durchzuziehen, das heißt die Verzerrungen der Wirklichkeit, die sozusagen es möglich machen, dass Kapitalismus funktioniert. Und die sich aber immer wieder durch die Praxis bestätigen, das heißt immer sozusagen rückgebunden sind an gesellschaftliche Praxis. Aber sozusagen diese Form von, um ein Beispiel jetzt nochmal zu nehmen, die Vereigenschaftlichung von psychischen Funktionen, sowas wie Intelligenz, brauche ich in der bürgerlichen Gesellschaft, weil ich das Schulsystem habe, was die Leute auf ihre Arbeitsplätze und auf die hierarchische Strukturierung dieser Gesellschaft zuweist. Das heißt, ich muss die Leute tatsächlich so behandeln, als gäbe es so etwas wie differenzierte Intelligenz von verschiedenen Individuen. Das ist also sozusagen entspringt aus der Praxis, die Leute zu sortieren. Und das ist sozusagen Ideologie, die nicht einfach falsches Denken über die Welt ist, sondern falsches Denken, was aus einer bestimmten Praxis dieser Gesellschaft entspringt. Aber sozusagen, wie sozusagen Intelligenz angeboren, gelernt, ausfaltbar und so weiter, das hat sozusagen Konjunkturen, die man übrigens dann auch wunderbar rückbinden kann an, müssen gerade gesellschaftlich Bildungsreserven erschlossen werden, weil wir zu wenig AkademikerInnen haben. Dann sagt man, Intelligenz wird auch häufig blockiert, weil Leute schlechten Lernerfolg haben. Wenn die Universitäten überlaufen sind, dann schwappt häufig der Diskurs zurück zu Intelligenz ist halt angeboren. So. Ne? Und wenig veränderbar als das. Aber auch das ist sozusagen nicht eins zu eins rückgebunden, sondern das sind ständige Auseinandersetzungen. Man hat immer beide Positionen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. Ich mache nochmal die letzte. Und zwar aus folgendem Grund, jetzt nochmal Jane Flachs, von der ich diese Auflistung hatte. Denn wenn es keine objektive Basis für wahr und falsch gibt, dann sieht es so aus, dass ausschließlich Macht über rivalisierende Wahrheitsansprüche entscheidet. Dies ist aber eine bedrohliche Aussicht für all diejenigen, denen Macht vorenthalten wird und die durch Macht anderer unterdrückt werden. Also sozusagen bei Foucault haben wir dieses Problem, dass sozusagen Wahrheit nur ein Machteffekt ist und wenn ich die Idee radikal ernst nehme, kann ich nicht sagen, die Erfahrung derer, die unter Herrschaft leiden, die Leute leiden objektiv und deswegen muss objektiv dieses Leiden überwunden werden. Und nicht sie leiden halt, das ist halt eine weitere Artikulationsform. So, jetzt ist die Zeit über. Wir müssen die weitere Diskussion auf rauchende oder nicht rauchende, Kaffeetrinkende oder Limo trinkende Kleingrüppchen verteilen oder heute Abend auf der Party das machen.